Telekom, Fernsprecher Friedelstraße 34 an Radio Apore zur Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung. Gehört ein handgeschriebenes Hinweisschild, das mit Tesakrypt an einer Hauswand befestigt wurde, mit der Aufschrift Handy verloren, 3 Ausrufezeichen, Motorola, Silber und schwarze Tasche, bitte melden unter, da kommt eine Telefonnummer und darunter in Klammern Cornelia Pflanz. Das ist doch mal ein positives Beispiel einer optimistischen Botschaft hier im kriminellen Neukölln. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.